Da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Jetzt liegt Paprika in der Luft. Hey, Charlie. Dranbleiben, gleich. Hallo, Nachtschwärmer. Ah, gleich geht's los mit uns. Der Rhythmus treibt die Herzen an, wie kann's auch anders sein? Steht alle auf, macht alle mit, wer tanzt schon gern allein? Das Eis zerbricht, der Blutdruck steigt, die Tanzmusik macht froh. Denn jetzt kommt sie, die sensationellste Farbe, am schönsten Tanzmann schwingt. Super Top-Beat-Show! Hallo Freunde der bunten Lichter und schnellen Töne. Hier kommt er, euer Disco-Terminator. Seid ihr bereit? Dann auf den Boden, ihr Geächteten. Da ackert man so viel man kann, fängt dann und wann von vorne an. Jedoch am Schluss bleibt du der Frust und du hast nicht zu lachen. Die Luft ist schlecht, die Welt erst recht, das Fleisch im Zahn hat Rinderwahn. Die Leber zuckt, die Galle spuckt und du kannst nichts dran machen. Nur geklagt und in der Nacht wird nichts gemacht. Das Kneipenlicht hat auch schon Schicht, zu Haus ist nur Gezeter. Die Nase trieft, die Bude miet, was einmal war, ist nicht mehr da. Doch dann kommt der, ihr wisst schon wer, der Disco-Terminator. Meister! Ich liebe euch! Oh, Meister! Darum sagt mir, was ihr wollt. Feiern! Ihr wollt feiern? Gut, dann erhebt euch, streckt die Arme hoch. Genug gefeiert, nun wieder auf dem Boden, ihr Geächteten. Was heute ist, ist morgen Mist, der letzte Schrei ist gleich vorbei. Die Mode kommt und geht auch prompt und keiner zieht die Bremse. Das Chaos lebt, die Erde bebt, es tobt der Sturm um deinen Turm. Der Meiler kracht, der Pilz erwacht und irgendwann ist Tinte. Sagt wieder, nee, der neue Job ist voll der Flop. Und dann im Stau mit Kind und Frau pro Stunde nur ein Meter. Da stockt und lockt der Motorblock, die Zeit ist knapp, der Schniedel schlapp. Du bist am A, doch dann steht da der Disco-Terminator. Meister! Ich liebe euch! Oh, Meister! Darum sagt mir, was ihr wirklich wollt. Feiern! Ihr wollt feiern? Gut, dann erhebt euch, streckt die Arme empor. Höher, du hast immer gedacht, im Sommer ist's langweilig. Du hast immer gedacht, im Sommer wird gefaulenzt. Du hast falsch gedacht. Sonne, Spaß und Partys ohne Ende. Age of Love nach Gerard. Kennen wir schon, ne? Wieder neu rausgekommen, war vor ein paar Jahren schon ein ganz dicker Knaller. Hier geht's wieder ins Wochenende. Und ich grüße natürlich auch alle, die draußen im Freien sind bei diesem wunderbaren Wetter. Ferien beginnen auch bald. Kelly, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch bald Ferien? Meine Klassenkameradinnen sind bloß Spastis. Und meine Lehrerin ist scheiße. Ja, wir wissen, dass du schlechte Noten hast, aber wie hast du das wieder gemacht, ha? Geschafft in Mathe. In Französisch auch und das habe ich nicht mal belegt. Da hat die Kelly einfach ihre Tricks, ha? Und jetzt machst du Urlaub, Kelly, oder wie? Ich wollte immer mal nach Australien fahren, aber ich spreche kein Wort Australisch. Oh, außer, Koala. Das ist die Kelly. Wenn du halt weht hätte, würdest du pausenlos schreien. Wo fängt das Grauen an, zu grausig zu werden? Jeden Freitagabend nur bei dir. Es wird mit Sicherheit furchtbar. Kelly Blondischatz, würdest du mich noch hier vorstellen, bitte? Und das ist der Beknackte. Aber Kelly, was habe ich dir wieder getan? Das ist eine der neuen von DJ Quicksilver. Die hat mich zwei A-Seiten, der Song. Und den anderen bringen wir später auch noch. Jetzt kommt die volle Sommerladung. Die volle Packung Power. Aha, die kommt jetzt hier. Meine Damen und Herren, jetzt ist der Augenblick da, auf den Sie alle gewartet haben. Ein Trommelwirbel, Herr Kapellmeister. Ein kleines Kurzgewinnspiel. Ich möchte nur einen einzigen Namen. Wie heißt die Sängerin von diesem Song? Verehrte Trauergemeinde, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über den Weggang unseres geliebten Christian Nissi aus Erfurt zu trauern. Geben wir dem Toten nun unser letztes Geleit und bitten wir den Herrn im Himmel um Gnade für seine Seele. 0137 21 20 100 anrufen. Ein Gera. Das Dach von armes Schwein in den Autounfall, das war ziemlich hart und schwerer. Und Christian starb auf der Autobahn. Wie heißt diese Sängerin? Das ist die Frage. Eine einzige Antwort, ein Name. Wir heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Ganz schnell und bündig. Hallo Heiner aus Waghäusel. Ja, hallo. Wer war das wieder bitte? Ja, das ist die Nina Hagen. Ja, das ist richtig. Eine Maxi. Volltreffer. Ein Volltreffer. Another day. Another night. Another dark. Another light. I've lost you. So, das hätten wir. Schwuppikowski. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Charlie 2000 on the road unterwegs. Zum Beispiel am Freitag, also am kommenden Freitag, den 31. in Münchweier. Im Festzelt in Münchweier. Morgen, Samstag, da bin ich wieder bei der Fesselparty in der Diskothek am Mondbruchsaal. Handschellen. Ey, nur für Frauen. Und am kommenden Mittwoch, 29. präsentiert Charlie Folgendes. Diese Gruppe live. The finest of black music. Charlie 2000 präsentiert RNG live in der Diskothek am Mond. Ja, und immer wieder. Kommender Mittwoch, Eintritt 10 Mark. Voll cool. Party. Hey, das Gelbe vom Ei. Geil. Fun in the sun. Fun, fun, fun. Fun in the sun. Ist mir warm. Wir wischen Ihnen den Schweiß von der Stirn. Die Radio Regenbogen Sommertour. Vom 3. August bis 4. September touren wir wieder quer durchs Regenbogenland. Und wischen denen, die arbeiten müssen, den Schweiß von der Stirn. Wir haben jede Menge eisgekühlte Coca-Cola Light dabei und abgedrehte Spiele. Außerdem spielen wir Ihre Wunschhits von 12 bis 13 Uhr. Für Ihre Mittagspause die Radio Regenbogen Sommertour von Montag bis Freitag. Einfach bestellen unter 0621 3375 3x die 1. Wasserstromanschluss und eine Freifläche mit Überdachung sollten vorhanden sein. Die Radio Regenbogen Sommertour. Viel Spaß wünscht Coca-Cola Light. Super. Hier kommt der absolute Hitzeschock für Ihre Ohren. Summer Feelings, die brandneue 3-CD-Box mit den extra heißen aktuellen Sommerhits von La Bouche. Summer Feelings, die einzige Muss-Ich-Haben-Freibad-Eiscafé-und-Cabriolet-3-CD-Hot-Hit-Komplettbox. Mit den Original-Superhits und garantiert echten Sommerklassikern von Snap. Hathaway. Don't hurt me. Don't hurt me. jetzt nicht an den Kühlschrank, sondern rufen Sie gleich an und bestellen Sie Ihre Summer Feelings unter 040 411 442. 3 CDs so heiß wie eine Sonneneruption für 89 Mark inklusive Versand. Summer Feelings gibt es nicht im Handel, sondern wieder einmal nur hier in Ihrem Radioshop. Unter 040 411 442. Summer Feelings, die zischt. Schon gehört? Bei Bader gibt's keine Extrakosten für Porto und Verpackung. Bitte Gratiskatalog anfordern bei Bader Pforzheim. Hol sie dir jetzt die neue Chart-CD von Top 13 Music. Zum Start für nur 10 Mark. Anruf genügt. 0531 und 4x die 2. 18 aktuelle Hits plus Bonus-Track mit NYCC. Ace of Base. Nana. Papa Bär. Und. Also ans Telefon und gleich bestellen. 0531 und 4x die 2. Top 13 Music. Die Chart-Hits als Serie. Auf CD oder MC. Alle 2 Monate neu. Für 10 Tage zum Reinhören mit Rückgaberecht. Nicht warten, anrufen. 0531 und 4x die 2. Und gleich bestellen. Die Start-CD für nur 10 Mark. Hol dir die Charts im Haus. Jetzt. 0531 und 4x die 2. The summer is crazy. Gleich nach den aktuellen Verkehrsnachrichten kommen wir unser erstes großes Gewinnspiel nach Schwimmer. L, nach dem Verkehrsspiel. Jetzt machen wir kein Spiel. Komm, jetzt machen wir dieses, wie gut kennen Sie Ihren Partner? Nein, nein, damit wollen die doch nur die Männer fertig machen. Richtig. Ich hasse solche Tests. Frage Nummer 1. Naja, für die musst du die Augen zumachen. Welche Farbe hat mein Haar? Rot. Ja, gut. Und jetzt? Frage 2. Mit wem würden Sie lieber die Nacht verbringen? A. Ihrer Frau oder B? B. 22 Uhr und 31 Minuten, der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wegen einer Veranstaltung in Karlsruhe sind im Bereich der Günther-Klotz-Anlage alle Parkplätze belegt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, angrenzende Park- und Ride-Plätze zu benutzen. Und in Heidelberg ist der Geisberg-Tunnel bis morgen 10 Uhr gesperrt. Es besteht eine örtliche Umleitung. Besten Musik. Radio Regenbogen. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Beautiful. And the home of the brave. Das Spiel beginnt. Komm mit ins Abenteuer. Auf geht's nach Schimmer, unser Gewinnspiel. Und spiel mit. Wir suchen wieder 5 Interpreten. Aus diesem Zusammenschnitt, der jetzt gleich hier kommt. Countdown. 0137 2120 100 ist die Nummer. Und immer wieder probieren, bitte. Und wer übrigens faxen möchte, das ist die 0621 3375 266. Ich wiederhole, 0621 3375 266. Gut, alle Mithörer mal herhören. Es ist mal wieder soweit. Um Sendezeit zu schinden. Um dumme Fragen zu stellen? Nein. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen. Und gewinnen Sie einen unserer Preise, Sie Glückspilz. Und schon geht's los. Ja, los geht's. Jetzt kann es losgehen, Freunde. Ja. Yes, Maria. back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, hier ist unser Gewinnspiel nach Schwimmern. Fünf Interpreten werden gesucht. Anrufen. Und hier ist wieder jeden Freitag euer Charlie. Und ich bin der 4-Touchdown-Highschool-Footballstar Al Bundy. Al, wissen wir ja. Wie sieht's aus, Al? Das ist ja langweiliger als in einem Schuhladen. Kannst ja gehen. Die Assistentin kommt, sag noch mal bitte die Telefonnummer durch. Kelly. Oh mein Gott, ich habe die Nummer vergessen. Oh Kelly, ich habe es schon 100 Mal gesagt. 0137 21 0100. So ganz einfach, Kelly. Wir haben alle was Wichtiges gelernt. Ja. Tja, das zeigt nur, man ist nie zu blond zum Dazulernen. Richtig. Alright, we're gonna try a new song. Cause I Aber ich werde das der Kelly noch beibringen, nach Schwärmer. Die Telefonnummer. Aber es sind ja andere Qualitäten. Erzähl mal, Kelly. Bei mir sind Männer schon aus dem Koma aufgewacht. Genau. Wer stellt sich das näher? Eine geballte Ladung Action. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Ganz neu der Song DJ O. O wie O, ja. So, 22:47 Uhr. Ich habe jetzt in deinen brennenden Leitungen die Susi aus Rüsselsheim. Hallo Susi. Hallo, grüß dich. Du kriegst uns über Kabel. Hab mich ganz arg gefreut. So, jetzt brauchen wir von dir bitte 5 Interpreten. Okay. Ricky Martin. 1. No Mercy. 2. Janet Jackson. 3. Whitney Houston. 4. Backstreet Boys. 5. Ja! Super, Susi, dranbleiben! Deine CD! Du bist die Siegerin, du bist schon ganz weg und hin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Alle anderen legen auf, wir machen noch mehr Gewinnspiele, ganz klar. Super! Hallo, Nachtschwärmer! Auf geht's! Sehe ich den Vereinigten Bandi-Ruf? FM Stereo. Unsere Lieblingssendung. Die Party kommt jetzt erst richtig in Schwung. Thank you. Hallo Lochschwimmer. Da kommt er wieder. Santa Fe Nachtexpress. Mit B. Paffendorf. Yeah, ganz schnell. Radio. Hey! Ihre Nachbarn haben sich beschwert. Ihre Musik ist viel zu scheiße. Los, auflegen. Hey, now we want you to get your hands together and we're gonna start the party. Get your hands together and we're gonna start the party. Wir haben 23.07 Uhr. Das Wetter ist wunderbar und ich rufe Hallo Nachtschwärmer. Und Hallo Blondies. Ja, El, was ist? Er war gerade kurz weg, er hat sich versorgt. Er hat gesagt, er geht tanken, aber ich bin mir sicher, er hat wieder 10 Päckchen Sixpacks geholt, oder? Was war? Bin durch die Gegend kutschiert und habe den Sender gehört bei 1500 Watt. Oh, nicht schlecht, ja. Das sind einen Dodge, das ist ja kaum zu glauben. Welcome. Ich meine, Dodge, das ist also ein Vorkriegsmodell nach Schwärmer. Dodge, das sagt ja der Name schon, oder? Ha? Mit den Karren hätten schon lange abgestoßen, oder? Eines Mannes Auto ist seine Burg. Ja. Ich dachte, eines Mannes Haus wäre seine Burg. Ist es, wenn er den Drachen erschlagen kann, der drin wohnt. Yes, Sir. Geschwindigkeit 400 Knoten beibehalten. Eintritt, Kontrollpunkt Sierra. Sinken auf Angels 2. Und los geht's. Hallo, Nachtschwärmer. Seid bereit zur Reise in die Unendlichkeit. Gentlemen, lost in space. Unterwegs und da war ich irgendwo essen und da hat Al gepetzt. Auf jeden Fall haben mich die Leute auf einmal erkannt. Meine Herr, das kannst du nicht machen. Da war ich da in, wo warst du denn wieder? In Ittersbach. Kaspar Ittersbach, das kannst du nicht machen, mich verpetzen hier bei den Leuten. Die Natur auch nicht, mach der Vorwurf. Das zahle ich dir heim, verlass dich drauf. Schuhverkäufer! Gut, da habe ich der Wirt da angesprochen, jetzt habe ich hier ein paar Gutscheine. Das heißt nämlich wunderbares Essen dort. Über 50 Mark. Und die verlosen wir jetzt. Restaurant Waldschenke. Karlsbad Ittersbach. Okay. Und das geht folgendermaßen. Wisst ihr, was wir tun? Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten, starten! Mine. Laden zum Sturm auf das Kuchenbuffet. Auf Schwarzwälder Kirsch und am Sahnebesee. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Sahne. Die Uhr 38, hier ist immer noch. Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Oh, Darf ich nebenher mal Faxgrüße loswerden, Nachtschwimmer? Die decken mich zu mit Faxes. Nochmals hallo. Es grüßen dich wieder die vier Fans aus dem Saarland. Die haben vorher schon mal gefaxt, ja? Ganz speziell aus Norfelden. Gruß von Steven, Bandit und Volker, Martina. Wir grüßen alle CB-Funker aus dem Raum St. Wendel und alle, die kennen und können. Jawohl! Hier, wir grüßen Sascha, Ute, Stefan, Sven und Reichenbach. Frankie Divers wird gewünscht, Daniel und Klaus aus Rottweil. Also, das müsste reichen. Here comes the sunshine. Yo, it's summertime. Radio Regenbogen. Radio von hier. Radio Pipi. Ich geh heute in Freibad. Oh, Sommer macht Spaß. Ain't no cure for the summertime. Jetzt sollte irgendwas kommen, aber da kommt nichts. Ja, aber jetzt hier. Und zwar, während meine Leitungen heiß laufen, hat Markus Schell aus Mülheim, das ist ganz Süden in der Republik, hat mir hier einen selbstgemachten Gildo Horn Remix gemacht. Gildo hat euch lieb. Breakbeat Spezial. Ja. Vielen Dank, Markus. Über uns sind für euch Lieder. Gildo hat euch lieb. Super, ja. Remix nur für Nachtschwärmer. Hallo Katja aus Tiefenbronn, nähe Pforzheim. Grüß dich. Hallo. Katja, sitzt ihr irgendwo in dem Freien oder auf dem Balkon? Wo seid ihr? Hallo. Bist noch da, Katja? Irgendein kleines technisches Problem hat sie, oder ich, ja? Katja. Ich höre dich aber ganz leise. Jetzt, bist du jetzt? Jetzt bin ich da. Katja, jetzt? Irgendein Brummen haben wir auf der Leitung, ha? Al, was hast du wieder gemacht hier? Ich schalte noch mal kurz raus. Harmonie und Glück, als ich endlich in ein Poesiealbum schrieb. So, jetzt weiter Anlauf. Katja! Ja, ich bin da. So, jetzt bitteschön. Einmal Wolfgang Petri. Richtig. Labusch. Ja. Udo Jürgens. Ja. Madonna. Ja. Und Hubert K. Hey! Alle Nachtschwärmer haben dich lieb. Bleib dran. Mamma mia, let me go. Go. So wie angedroht, die eine der A-Seiten von DJ Quicksilver, die neu rausgekommen ist. Das war die Nullnummer nach Schwerrad. Die haben die nochmal geremixt. Die hört sich ein bisschen anders an. Die hatte ich ja schon Anfang Juli bekommen. Aber die Originale hört sich doch anders an. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass es nicht so besonders ist, ha? Ey! Wir haben 23.51 Uhr in wenigen Sekunden. Jetzt kommt die Welt! Capisce! diese Ecke. Hallo Blondies, hallo Kelly. Boccaccio Live heißt der Song nach Schwimmer. Kelly, kennst du die Platte? Was ist das, eine Platte? Oh nein. Für dich eine Nichtschwangere. Oh ja, apropos. Wie praktiziert eine Blondine Empfängnisverhütung? Also, wenn sie es schafft, drückt sie die Beine zusammen. Wenn sie es nicht schafft, dann drückt sie beide Daumen. Würde ich auch machen. Aber festdrücken. Ruhe. Ah, ist ja schon gut. Schade an. Oh nein, zur Feier des Tages. Warum hat Blondie ihr Wasserbett mit Bier aufgefüllt? Weil sie eine Schaummatratze haben wollte. Das kann man richtig vorstellen, wie es da schäumt. Ein noch zum Abschluss. Wie nennt man es, wenn eine Blondine Aspirin nimmt? Ach schon mal, das nennt man ganz einfach Hohlraumversiegelung. Jetzt reicht's! Jetzt reicht's hier! Unverschämt! Die Blondine daher zu machen! Danke! Der super sonnensaftig frische Spaß. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Sonne, Spaß und heiße Flirts. Ab in den Sommer. The greatest trip. Volle Stunde gleich, gibt's Aktuelles, dann bin ich gleich wieder da. Selbst Al ist mal gut drauf. Was ist los, Al? Hey, Al Bundy hier, ich habe meine Steuerrückzahlung gekriegt und die verpulvere ich total. Also, du kannst ruhig erzählen, dass ich Eindruck schinde bei den Weibern. Und dass Al Bundy nicht nur auf der Überholspur des Lebens fährt, nein, er lässt dabei auch noch die Reifen quietschen. Oh, ja. Kommen Sie nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Und jetzt? Radio. Also alle mal herhören. Es ist sehr ernst. Ladies and Gentlemen, wir haben ernste Probleme. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Willkommen, liebe Freunde, euer Albtraum beginnt. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Volle Energie auf den CD-Protonenlaser. Feuer frei! Spaß, Spaß, Spaß, Spaß, Spaß. absolutes Zuginferno wieder hier. Ne? Das war gerade Paffendorf, Platz 2 der Dancecharts. Show us how to move. here in the show house. Us how to move. The funky divas here in the show house. Us how to move. The funky divas here in the show house. Us how to move. The funky divas here in the show house. Us how to move. Show us how to move. Stereo, stereo, stereo music. Pa pa pa pa pa power. More music and more variety. Radio Regenbogen. All hits, all the time. Pop Power Station. Die explosive Minute. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann nämlich alles haben. Doch, alles. Bloß nicht langweilig. Too late. Sure. Eat this. Get on it. Auf geht's. Zack, zack, ein Kurzgewinnspiel. Musik. Herzlich willkommen zur brutalsten Störung und hier Ihre Bestrafung. Charlie ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Beginnt der Verfall ein bisschen früher. Damals wusste ich nicht, warum dies mit mir geschieht. Doch jetzt, wo ich hier bin, weiß ich, wo ich hingehöre. Ich gehöre zum Verfall. Und der Verfall gehört zu mir. Wie das Tageslicht zur Sonne. Wir werden sehen, wo die ganze Wahrheit hinfällt. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr bei mir nachkommt. Der Verfall beginnt. Der Verfall beginnt. Hell. Der Song passt so zu dir, ha? Vor allem der Text. Der Verfall beginnt. Peggy, oder was meinst du? Und wenn du hättest, was andere Männer haben, würde ich keine Batterien mehr brauchen. Deswegen leuchtet meine Taschenlampe nicht mehr. Ich sag meins. Der Verfall beginnt, ha? Ha, ha, ha. Ja, Hell, doch, wirklich. Das war ein Witz. Verfall. Oder soll das ein Witz gewesen sein? Das war die Tatsache, Hell. Ganz anderen. Was ist? Will er wieder zuschlagen? Na, so geht's ja nicht. Naja, lassen wir uns überraschen. Nun geht's los, Freunde. Genau, denn hier spielt die Musik und du machst dein Spiel. Unser Gewinnspiel. Heute macht es wieder Spaß. Da-da, da-da. Elvis, ist aus, sind wir soweit? Wir sind bald soweit, jetzt nur nicht nervös werden. Countdown. Fünf Interpreten werden wieder gesucht. 0, 1, 2, 7, 2, 1, 2, 0, 100. Hallo Franz aus Bischofsheim, Mainz, ja? Bischofsheim bei Mainz, ja, moin, hallo. So, bitteschön, ich brauche von dir 500 Briten. Ace of Base? Ja. For the Core? Genau. In Mood featuring Juliet? 3. Young Dinay? 4. Papa Bear? Jo, viel zu einfach wieder, hey! Super, alle anderen legen bitte auf. Hallo Nachbarn! Wahnsinn! Ihr habt es geschafft! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Viel zu leichte Gewinnspiele, ja? Super! Hier geht's ins wunderschöne Wochenende. Da kriege ich ja Anrufe und Faxe ohne Ende. Zum Beispiel aus der, wenn ich es noch richtig lesen kann, Lettenbrunner Hütte bei Pforzheim. Da steigt eine Riesenparty. Naturfreunde, denn die Inge, die hat Geburtstag, wird 54. Und da machen wir natürlich gleich mal eine Gratulation. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Alle anderen, die natürlich auch Geburtstag haben, gratulieren wir auf diesem Weg. Wenn ich mal Geburtstag habe, ja. Aber dann geht's heiß her, oder? Ich dachte, wir machen keine Geschenke. Moment mal. Wenn ich, ihr könnt euch nichts schenken, aber wenn ich dran bin, dann geht's auf jeden Fall runter. Bandys feiern keine Geburtstage. Warum? Gut, das hinterlässt unheilbare Füßnarben, aber spart viel Kohle für Geschenke. Kelly, erzähl mal, wenn bei euch Geburtstag ist, was geht dann ab? Mom holt ihr Akkordeon raus und spielt Lieder aus ihrer versauten Jugend. Und Dad sagt, will einer von euch mal mein Klo sehen? Die Spülung reißt euch den Arm mit runter. Wunder mich nicht, wunder mich echt nicht. Diese Zustände, das ist ja unmöglich, ja? Aber eins kann ich dir sagen, wenn ich Geburtstag habe, dann geht's anders los. Peggy, ja? Schminkst dir ab, wir wollen nicht einmal wissen, wann er ist. Zum Glück hat er keine Freunde, die es uns sagen. Und er kriegt auch keine. Ach, schau mal, ist unmöglich. Aber Peggy, gibst du, wenn du Geburtstag hast, dann schenkt er irgendwas, oder? Ha? Oh ja, dasselbe, was er mir jedes Jahr schenkt. Was denn? Eine ganz schnelle, kurze Nummer. Euch schlapp. Dann nehmt das hier. Ganze Abteilung. Schau mal, wie geht's euch bei dem wunderbaren Wetter? Hä? Viele werden natürlich im Freien sein draußen. Was machen da die Schnaken so? Okay, gut. Ich meine, dass er mir nichts zum Geburtstag schenkt, hängt auch damit zusammen, weil er Großverdiener ist, in Anführungszeichen. Er. Uns würde mal interessieren, wie es auch bei deinen Verdienst ist. Unsere Familienfinanzen in den Computer eingegeben. Also, Dad, sieh her. Hier auf dem Bildschirm erscheint jetzt gleich die Gehaltsliste von allen Berufen dieser Welt. Aha. Tja, und hier... Hier ist dein Beruf. Das ist nicht wahr. Mhm. Zeitungsjungen kriegen so viel wie ich. Das kann nicht sein. Zeitungsjungen können sich doch wenigstens ein Fahrrad leisten. Ja. Victor, es muss doch jemanden geben, der weniger verdient als ich. Es gibt niemanden. Du bist einer der wenigsten verdient, ha? Hey, komm mal her. Ein pakistanischer Kameltreiber verdient mehr als ich. Ja, und höchstwahrscheinlich riecht er auch viel besser. Der kann sich auch Seife leisten. Also, ist langsam bewiesen, dass du der größte Loser bist, Herr, oder? Irgendwo auf dieser Welt muss es doch einen Menschen geben, der weniger verdient als ich. Muss es wirklich ein Mensch sein? Herr, die unterste Stufe, sage ich nur. Flugschwätzer! Auf jeden Fall habe ich es ihm wieder gegeben jetzt. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator, Max. Hau rein, Maxi. Kurz vor eins, das Wetter von hier in der Nacht. Durchzug von Wolkenfeldern, vor allem im Schwarzwald, kann es örtlich etwas Regen geben. Es kühlt ab auf bis zu 14 Grad. Am Tage dann wieder viel Sonne, einzelne schöne Wetterwölkchen. Überwiegend bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen zwischen 22 Grad im Schwarzwald und bis zu 28 Grad am südlichen Oberrhein. Die weiteren Aussichten, Sonntag nochmal freundlich und sehr warm. Am Montag von Westen her Schauer und Gewitter. Radio Regenbogen, 101,1. Nachrichten. Um 1 Uhr mit Max Lehrer. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Spezial mit Charlie 2000. Wir beerdigen den guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Voll cool. Party! Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Hallo, Seffe? Hallo, Seffe? Haben wir allen voll im Griff? Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen, Chef. Nein, wirklich nicht auf Balder gehen, Chef. Hallo, Seffer, Seffer, hallo, hallo, Seffer, Seffer, hallo, Seffer, Seffer, allen Balletti. Hallo, Seffer, Seffer, hallo, hallo, Seffer, Seffer, hallo, Seffer, Seffer, allen Balletti. Hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe, Seffe, der Tor geht zu, runter Boot ist eingeklemmt. Hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe, Seffe, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt hier? Alles balletig, kein Problem. Der Herr Stockmann kann nicht kommen. Hallo, Seffe, Seffe, hallo, hallo, Seffe, Seffe, hallo, Seffe, Seffe, allen Balletti. Hallo, Seffe, Seffe, hallo, hallo, Seffe, Seffe, hallo, Seffe, Seffe, allen Balletti. Hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe. Wir gehen den Saunatüren auf. 19 Herrschaften, seid holmen früh. Hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe, Seffe. Was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Ja, alles balletig, kein Problem. Der Herr Stockmann kann nicht kommen. Hallo, Seffe, Seffe, hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe. Hallo, Seffe, Seffe, allen Balletti. Hallo, Seffe, Seffe, hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe. Hallo, Seffe, Seffe, allen Balletti. Hallo, hallo, hallo, hallo, Seffe. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, Seffe. Haben wir allen voll im Griff. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, Seffe. Hallo, hallo, hallo, Seffe. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, Seffe. Haben wir allen voll im Griff. Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen. Seffe, Seffe. Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen. Seffe, Seffe. Allen Balletti. Hallo Schäfer, wer kann mir 5 Interpreten jetzt nennen vom letzten Zusammenschnitt? Alles Fox-Titel. Hallo Schäfer, Schäfer, hallo Schäfer, allen Balletti. Aber ich muss gleich einen Beta-Blogger nennen, weil jetzt rutscht mir das in den Verkehr zwischen rein, aber macht nichts. Ist da übel, Lüt? Hallo, Seffe. Seffe. Seffe, warum weggegangen? Herztropfen holen? Hallo, Seffe. Seffe. Was machen wir jetzt? Ja, alles war ledig, kein Problem. Der Herr Stockmann kann nicht kommen. Hallo, Seffe. Hallo, Seffe. Allen Paletti. Hallo, Seffe. Hallo, Seffe. Hallo, Seffe. Allen Paletti. In die Mitte ihres Hauses. Es gibt nichts, er kommt, was ihn wirklich aufhalten kann. Das ist total verrückt. Radio! Oh, oh, oh! 1 Uhr und ganz genau 30 Minuten der Radio Regenbogen Verkehrsservice. In Heidelberg ist der Geisbergtunnel bis heute früh um 10 Uhr gesperrt. Es besteht eine örtliche Umleitung. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Ready, steady, ready, go! Power Radio. DJ Janni, genau. So, jetzt bin ich gelandet telefonisch bei der Heike im Gasthaus Adler in Hirlingen. Hirlingen, für alle, die es nicht wissen, nähe von Rottenburg. Habe ich es richtig gesagt? Ja, genau. Wunderbar. Oh, hast du Kulisse hinten dran? Ja, habe ich auch mit dran, ja. So, jetzt brauche ich von dir 500 Breten, Heike. Ja, darf ich ganz kurz noch einen Gruß sagen an die Motorradfreundin Hirlingen? Wunderbar, das hat natürlich. Okay, also ich hätte da Silent Circle. Richtig. Dann hätte ich F.R. David. Ja, Words nämlich, genau. Mhm, Bad Boys Blue. Bad Boys Blue, genau. Dann hätte ich Fancy. Ah, super. Und Blue System. Ja! Hirlingen! Germany hat gewonnen! Einsame Spitze. Du hast es geschafft. Unglaublich. Sie hat es geschafft, die Heike. Danke. We'll be right back. Silent Breed, so neu, praktisch noch warm, macht Schwärmer. Uhr. Ja, wir haben es vorher davon gehabt, bei Bandis gibt es keinen Geburtstag. Ich muss einfach drüber lachen. Das darf doch echt nicht wahr sein. Dabei hat Peggy erst gestern oder heute Geburtstag gehabt. Ja, lieber Anlass, oder? Hallo, Dad. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass eure Mutter Geburtstag hat? Dann wäre ich doch nicht gekommen. Hey, Dad, weißt du, was uns an dir gefällt? Woher denn? Dass du alt bist, aber das ist okay. Ja, kein Problem für uns. Du siehst kein Jahr jünger aus. Jetzt ist es schon spät. Du musst deiner Frau was schenken. Hallo, Peck. Na, wie geht's dir? Wie es mir geht? Ich hab Geburtstag und du hast die Frechheit, dich zu erkundigen, wie es mir geht? Oh, die besten Jahre meines Lebens sind vorbei. Und das Schlimmste daran ist, ich hab sie mit dir verbracht. Sag mal, Al, bin ich noch attraktiv? Peck, du bist noch genau die gleiche Nervensäge wie mit 16. Das glaube ich dir nicht. Du hast es ganz ohne Gefühl gesagt. Du bist ein gefühlloser Arsch von einem Mann. Komm, Al, mach Frieden. Mir kommen die Tränen. Mich stört überhaupt nichts an meiner Frau. Naja, vielleicht diese eine kleine winzige Sache. Na, wie nett. Jetzt wird er sich beschweren, dass wir geheiratet haben. Sonst wäre er Profi-Footballer geworden. Aber das stimmt doch nun mal. Ich wäre mittlerweile längst im Ruhestand, würde meine Autogramme via Homepage verhökern und könnte die teuersten Schmerzmittel schlucken. Ah, war ein Riesenfehler, oder? Er versucht, Schuhe zu verkaufen. Er versucht, seine Frau zu befriedigen. Und nichts davon klappt. Ja, und die Wand. Starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum. Auf Maximum. Maximum. DJ Test. Ich meine, solche Familienverhältnisse, ja? Das schlägt auf die Kinder nieder, oder? Bei mir funktioniert immer ein romantischer Film. Kelly. Bei dir reicht doch schon eine Junior-Tüte mit einer Serviette zum Nachtisch. Nachtschwärmer Spezial. We'll be right back. Ich liege im Boden. Das ist doch der Song nach Schwimmer. Hm? DJ Shaking and Friends. Übrigens, das ist auf der, die wir uns höchstpersönlich von ihm bekommen, von Frank Künne. Der hat dann nichts gemacht. Da ist also ein paar Sahnestückchen drauf. Paffendorf, Robotnico, dann die hier, Jerry Boons ist drauf, KC und so weiter. Voll durchgemixt. Die heißt, wie heißen die schon wieder? The Second Heartfriends Mania. Oh, da würde ich mal betören. Vielleicht gibt es mir ein paar zum Verlosen. Ne? Nach Schwermann. Yo soy Superman. This is the rhythm of the night. sunshine. Yo, it's summertime. It's summertime. 5, 4, 3, 2, 1. In Ordnung. Seid ihr alle bereit? Es kann losgehen. Ein klitzekleines Gewinnspiel. Sagen, wie diese Gruppe heißt. Und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht süchtig. Alles Quatsch. Dann mach ich Sonntagabend Blasmusik. Immer nur dasselbe Spiel. Es ist okay, total spannend. Es ist total spannend. Der Schlagzeuger schraubt an seiner Fußmaschine. Wird er es schaffen? Binnen weniger Sekunden. Oh, ein Applaus für den Häuber. Wie heißt die Gruppe? So, jetzt grüße ich den Andreas aus Gundelsheim. Andreas, wie heißt die Gruppe? GBO? Ja, das ist richtig! GBO! Ja. Yes! Ein 1:57 nach Schwärmer. Das war's dann schon wieder fast mit eurem Charlie hier ins Wochenende. Ich kann mal kurz zu Bunnies rüberschalten, da geht's ja drunter und drüber. Oh, ich kann nicht schlafen, Schatz, reib mir den Hintern. Ehrlich, ich weiß nicht, ob das gut ist jetzt hier. Schatz, jemand muss meinen Hintern reiben. Siehst du, was passiert, wenn du ins Schlafzimmer schleichst, bevor du verheiratet bist? Ja, komm, dann mach's halt. Hintern! Er macht gerade was anderes. Er hat nämlich hier unten, ich habe ihn gebeten, da unten ist eine Leitung los. Nein, nicht die Leitung. Spiel bloß nicht wieder mit dem Schalter rum. Doch, doch. Das tue ich nicht, Spätzchen. Guck mal da. Da muss irgendwas sein. Scheiße, was macht dieses Ding? Ja, du musst die zwei Drähte zusammen machen. Seltsam. Ich sehe mein ganzes Leben im Zeitraffer. Achtung, Und sowas passiert doch nur kurz bevor... Er hängt am Strom. Nicht abschalten. Lass ihn dranhängen. Nicht abschalten. Du, Daddy, wir müssen uns unterhalten. Was stinkt hier so? Ein paar Haare, ein bisschen Haut. Goodbye, my love. Alle noch ein schönes Wochenende nach Schwimmen. Das war's mit eurem Charlie. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. Genau. Und jetzt folgende Nachrichtensendung mit ihrem Moderator. Max, das ist der liebe, gute Max. Maximal. Zunächst das Wetter von hier. In dieser Nacht Durchzug von Wolkenfeldern, vor allem im Schwarzwald. Schauer bei Temperaturen um 15 Grad. Am Tag sorgt das Hochalf nicht nur auf Mellmark, sondern auch im Regenbogenland für Sommer pur. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad am Rhein und 22 Grad im Schwarzwald. Die weiteren Aussichten auch am Sonntag ist es sommerlich, Montag dann Schauer und Gewitter. Radio Regenbogen, 101,1. Nachrichten. Mit Max Lehrer.